Kapitel 81. Eva rennt in ein Internetcafé. Sie geht auf die E-Mails von Arnold. Sie arbeitet 60 Minuten am Computer. Dann hat sie die Adresse von Arnold in Wien. Eva ist sehr intelligent. Die Adresse ist Thomas Bernhard Tower Nummer 13. Kapitel 82. Aber der Thomas Bernhard Tower ist nicht auf dem Stadtplan. Eva arbeitet nochmal 60 Minuten am Computer. Dann hat sie die Information. Der Thomas Bernhard Tower ist eine Pseudonymadresse. Die reale Adresse ist Institut für Informationstechnologie. Eva denkt, komisch. Aber vielleicht ist Arnold Professor. Kapitel 83. Eva sieht auf die Uhr. Es ist 2.30 Uhr. Eva denkt, normalerweise ist kein Professor am Freitagnachmittag in der Universität. Aber ich probiere es. Eva rennt zurück zur Universität. Es ist kalt. Eiskalt. Die Temperatur ist gesunken. Minus 15 Grad. Kapitel 84. Eva nimmt ihr Handy. Sie schreibt: Ich habe deine Adresse. Ich komme jetzt zu dir. Ich möchte dich sehen. Die Antwort kommt sofort: Nein, mach das nicht. Warum nicht? Unsere Liebe ist perfekt, so wie sie ist. Eine Liebe, die nur durch die Informationsmedien existiert, ist total modern. Arnold, vergiss nicht, ich habe auch einen Körper. Ich komme jetzt. Nein, bitte nicht. Kapitel 85. Eva geht in das Institut für Informationstechnologie. Im Institut herrscht Chaos. Die Leute sind total hysterisch. Die Leute schreien: Er ist gefährlich. Er ist zu intelligent. Er kontrolliert die militärischen Systeme. Er kontrolliert das Bankensystem. Er hat Geld gestohlen. Er hat Kontakt zu einer Frau. Alle Leute rennen in das Computerzentrum.